Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars. Kunst ist scheiße. Da stehen ein paar Überkandidelte mit Kunststudium oder vollen Geldbörsen vor einer gerammten Raufasertapete und gucken bedeutungsschwanger. Am Ende geht es darum, wie sehr man den Preis von so einem Bild aufblähen kann, damit diejenigen, die es kaufen, eine gute Geldanlage haben. Widerlich, kapitalistisch, langweilig. Oder auch nicht. Es gibt durchaus Menschen, die interessieren sich für Kunst, ohne dass sie da einen direkten Bezug zu haben. Sie haben es nicht studiert und sie haben wahrscheinlich auch nicht das Geld, um sich Gemälde von diesen berühmten Künstlern in die Wohnung zu hängen. Eine dieser Personen, die sich aus Interesse mit Kunst befasst, ist Daniela Ishorst. Und Daniela macht den Podcast Kunst und Horst. Ich kenne Miros Bilder, die man so in der Öffentlichkeit wahrnimmt, ohne sich mit Kunst viel zu beschäftigen, immer nur in Gelb, Rot und Blau. Diese Farben werden dann sehr rein benutzt, mit schwarzen Linien drumherum, und das alles findet dann auf einer weißen Leinwand statt. Und Gelb ist meine totale Antifarbe. Ich mag Gelb überhaupt nicht und hatte deshalb bisher auch noch nicht das Bedürfnis, mir Gemälde oder Kunst von Miro anzugucken. Ich muss aber gleich vorwegnehmen, dass es sich gelohnt hat und dass ich immer wieder überrascht bin, wenn meine eigenen Vorurteile widerlegt werden. Das hat die Ausstellung auf jeden Fall geschafft. Daniela spricht also nicht nur theoretisch über Kunst, so wie man sich das vielleicht denken könnte, mit zusammengesuchtem Wikipedia-Wissen oder so, sondern sie macht aus jeder Folge eine Art Erlebnisbericht eines Museumsbesuches, eines Ausstellungsbesuches oder des Besuches eines Theaterstücks. Es soll nämlich nicht nur um bildende Kunst gehen, sondern in späteren Folgen auch um darstellende Kunst. Wie ihr euch vielleicht ausmalen könnt, ist das keine leichte Aufgabe. Kunst und auch Theater sind Dinge, die sehr visuell sind. Und das in einem Audioformat zusammenfassen, ist eigentlich eine gewagte Idee. Deshalb greift sie auch auf kleine Tricks zurück. Sie bindet zum Beispiel ab und zu den Raumklang so einer Ausstellung ein in den Podcast, was das Ganze etwas plastischer im Kopf macht. Ich wollte euch ja gerne dazu mitnehmen und einladen, diese Reise zu machen. Also habe ich für euch eine Tonaufnahme gemacht von dem Wasserbeseng, dass ihr mal hört, wie das tropft und rauscht. Und das hören wir uns jetzt mal an. Sie berichtet also zum Beispiel über die Rahmenbedingungen so einer Ausstellung. Wie sieht das mit dem Eintritt aus? Wie gefällt ihr die Anordnung der Räume, die Anordnung der Werke, die dort ausgestellt werden? Wie verzweigt ist das Ganze? Wie gut kommt man in ein paar Stunden durch? Wie lange kann man sich überhaupt in dieser Ausstellung aufhalten, ohne durchzudrehen? Wie war es denn überhaupt in der Ausstellung? Erstmal muss ich sagen, dass das Museum LWL in Münster sehr schön gelegen ist. Münster ist ja immer eine Reise wert. Es liegt direkt in der Innenstadt. Es ist ein sehr, sehr schöner Bau, sehr puristisch, offen, groß, eine große Eintrittshalle, eine sehr schöne Atmosphäre. Und bisher war die Ausstellung die bestausgeleuchtetste, die ich gesehen habe. Also es gab erstmal wenig verglaste Bilder und die Bilder, die verglast waren, konnte man immer noch gut erkennen. Das ist ja manchmal ein Problem, dass die Bilder hinter Glas sind und man sich selber spiegelt. Das finde ich immer sehr unangenehm. Also es stört mich irgendwie. Da erschöpfen sich die Gedanken von Daniela zu den Ausstellungen und zu der Kunst selbst natürlich noch nicht. Sie geht natürlich darauf ein, wie sie die Kunst selbst findet, wie sie die Kunst selbst zu anderen Dingen in Verbindung setzt, in Beziehung setzt und zu sich selbst. Natürlich spricht sie auch darüber, welche Werke ihr besonders gefallen haben und welche Eindrücke sie aus den Ausstellungen mitgenommen hat. Migration zeigt Tiere in einem Hotelzimmer. Ja, Tiere in einem Hotelzimmer. Rein faktisch sieht man ein Pferd in einem Hotelzimmer, was Wildpferden im Fernsehen zuschaut. Zwei Pfaue sitzen auf dem Bett und der Fernseher läuft wieder im Hintergrund und es werden fliegende Vögel gezeigt. Ein Reh trinkt aus dem Pool, also es spielt sich alles in Hotelzimmern ab. Ein Reh trinkt aus einem Pool, der anscheinend zu dem Hotel gehört, geht in das Zimmer und das Reh scheint auf ein Geweih an der Wand zu gucken. Geht dann zum Kühlschrank, die Tür ist geöffnet und es fallen lauter Tabletten und Alkoholschachteln raus. Und ja, dazu die Musik und diese Atmosphäre und ich hatte das Gefühl, ich kriege keine Luft. Ich habe keine Luft mehr bekommen und ich habe fast geheult. Ich habe mich gerade noch zusammenreißen können, weil irgendwie so viele Leute um mich rum waren, aber wäre ich allein gewesen, hätte ich wahrscheinlich geweint. Diese Entfremdung, es war das Gefühl von völliger Entfremdung. Irgendwie gehörten die Tiere nicht dahin, aber man hat sich den Tieren so nah gefühlt. Die Tiere gehörten nicht in die Umgebung. Und dann hat man sich plötzlich wie das Tier gefühlt, das nicht in seiner Umgebung sich nicht, das kann sich doch nicht wohlfühlen in seiner Umgebung. Von der Außenwelt völlig abgeschnitten, irgendwie so ganz alleine in einer Umgebung, die nicht zu dem Tier gehört. Kunst und Horst ist ein Podcast von Daniela Ishorst über bildende und darstellende Kunst. Da, wo es nötig ist, ist der Podcast objektiv und da, wo es möglich ist, ist der Podcast subjektiv. Und das ist gut so, denn Kunst sollte etwas sein, das Gefühle erregt, das ab und zu vielleicht wehtut, das gut tut und das einen zum Nachdenken bringt. Und all das findet man in Kunst und Horst. Aus diesem Grund halte ich diesen Podcast für sehr vielversprechend. Das ist das erste Projekt von Daniela und ich finde, für die paar Episoden, die sie bisher aufgenommen hat, macht sie das schon ziemlich souverän. Hört Kunst und Horst, geht auf kunstundhorst.podigy.io, abonniert das Ganze, grüßt Daniela von mir und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!